7 Jahre war Jehoas alt, als er König ward, und 40 Jahre regierte er zu Jerusalem, seine Mutter aber hieß Zibja und stammte aus Beerseba. Und Jehoas sät, was Jahwe wohlgefiel, solange der Priester Jojada lebte. Jojada verheiratete ihn mit 2 Frauen, und er erzeugte Söhne und Töchter. Nachmals aber beschloss Jehoas, den Tempel Jahwes wiederherzustellen. Da versammelte er die Priester und die Leviten und gebot ihnen, geht hinaus in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, um Jahr für Jahr den Tempel eures Gottes auszubessern, und zwar müsst ihr die Sache eilig betreiben. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Da berief der König Jojada, das Oberhaupt der Priester, und sprach zu ihm, warum hast du dich nicht darum gekümmert, dass die Leviten die Steuer aus Juda und Jerusalem einbringen, die von Mose, dem Knechte Jahwes, der Volksgemeinde Israels zum Besten des Gesetzeszeltes auferlegt ward? Denn Atalja, das ruchlose Weib, und ihre Söhne haben am Tempel Gottes Zerstörungen angerichtet, dazu auch alle dem Tempel Jahwes geweihte Gaben für die Bale verwendet. Sodann verfertigte man auf Befehl des Königs eine Lade und stellte sie hinaus vor das Tor des Tempels Jahwes. Alsdann rief man in Juda und Jerusalem aus, dass man Jahwe die von Mose, dem Knechte Gottes, den Israeliten in der Wüste auferlegte Steuer herbeibringen solle. Da freuten sich alle Obersten bis auf den letzten Mann. Und jedes Mal, wenn er die Lade durch die Leviten zu der königlichen Aufsichtsbehörde bringen ließ, wenn sie nämlich sahen, dass des Geldes viel war, kam der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Hohenpriesters, die leerten die Lade und trugen sie dann wieder an ihren Ort. So taten sie Tag für Tag und sammelten eine Menge Geld. Und der König und Jojada gaben es den Werkführern bei der Arbeit am Tempel Jahwes, die dingeten alsdann Steinmetzen und Zimmerleute, um den Tempel Jahwes wiederherzustellen, dazu auch Eisen- und Kupferschmiede, um den Tempel Jahwes auszubessern. Und die Werkmeister waren tätig, so dass die Ausbesserung durch sie vorwärts ging, und so stellten sie den Tempel Gottes nach den gegebenen Maßen wieder her und setzten ihn in guten Stand. Und als sie damit fertig waren, brachten sie das übrige Geld dem König und Jojada, und man machte Geräte für den Tempel Jahwes daraus, Geräte für den Gottesdienst und die Darbringung der Opfer, Schalen und goldene und silberne Geräte. Und man brachte beständig Brandopfer im Tempel Jahwes, solange Jojada lebte. Es ward aber Jojada alt und lebenssatt und starb, 130 Jahre war er alt, als er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids bei den Königen, denn er hatte sich um Israel und um Gott und seinen Tempel verdient gemacht. Nach dem Tode Jojadas aber kamen die Obersten Judas und warfen sich vor dem Könige nieder, da hörte der König auf sie. Und sie verließen den Tempel Jahwes, des Gottes ihrer Väter, und verehrten die Ascheren und die Schnitzbilder. Da kam grimmiger Zorn über Juda und Jerusalem um dieser Verschuldung willen. Und er sandte Propheten unter sie, um sie zu Jahwe zurückzubringen, diese beschworen sie, aber sie hörten nicht darauf. Aber der Geist Gottes ergriff Sachaja, den Sohn des Priesters Jojada, dass er vor das Volk trat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote Jahwes und wollt euch um euer Glück bringen? Weil ihr Jahwe verlassen habt, verließ er euch. Da stifteten sie eine Verschwörung wider ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhofe des Tempels Jahwes. Und der König Jehoas gedachte nicht der Liebe, die ihm Jojada, der Vater jenes, erwiesen hatte, sondern ließ seinen Sohn töten. Dieser aber rief sterbend, Jahwe sieht es und wird es ahnden. Und um die Wende des Jahres rückte das Heer der Aramäer wieder ihn an. Als die nach Juda und Jerusalem gelangt waren, rotteten sie alle Obersten des Volkes aus dem Volke aus und sandten alle Beute, die sie ihnen abgenommen, dem Könige von Damaskus. Obwohl das aramäische Heer nur mit einer geringen Zahl von Leuten kam, gab doch Jahwe ein überaus großes Heer in ihre Gewalt, weil sie Jahwe, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten, und so vollzogen sie an Jehoas das Strafgericht. Als sie aber von ihm abzogen, sie ließen ihn nämlich schwer erkrankt zurück, verschworen sich seine Diener wieder ihn wegen der Blutschuld am Sohne des Priesters Jojada und ermordeten ihn auf seinem Bette. So starb er, und man begrub ihn in der Stadt Davids, begrub ihn aber nicht in den Gräbern der Könige. Und diese waren es, die sich wider ihn verschworen hatten, Sabbat, der Sohn der Ammoniterin Simeat, und Josabat, der Sohn der Moabiterin Simrit. Seine Söhne aber, sowie die Höhe des ihm auferlegten Tributs und der Bau des Tempels finden sich aufgezeichnet im Midrasch des Buches der Könige. und sein Sohn Amazia ward König an seiner Statt.